gelesen von dem Tod des Amerikaners John Pierce vor ungefähr einem Monat? Ja, ich glaube, ich habe sowas gehört. Irgendwo. Einer der beiden Söhne ist verschwunden. Frank heißt er. Mr. Ripley. Mr. Ripley. Ja. Ich dachte gerade, dass du es sein könntest. Ich bin nicht. Ich heiße Billy Rollins. Na, was ist denn hier? Ich habe eine Taschenlampe. Jetzt darf ich damit vielleicht nach Hause. Nicht nötig. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Ich weiß. Na, warum willst du nicht zurück nach Hause? Nur, ich habe den gleichen Weg. Ein Mädchen will ich schon. Ich habe meinen Vater umgebracht, aber nicht mehr ihr, wie ich sagen möchte. Was für ein Mädchen? Ja. Ich habe von der Klippe wohnt in der Jugend. Hast du Streit mit ihr? Ich will nur frei sein und ich selber sein. Was immer das ist. Und die Anschlagzeichen erloschen sind. Kapitän Bertie. Ich glaube, ich habe ein Kidnapping gesehen. Das Geld soll in Berlin übergeben werden. Das Geld soll in Berlin übergeben werden. Nein, bestimmt nicht. Darf ich um Ihren Namen bitten? Darf ich um Ihren Namen bitten? Tom erwachte aus einem Angsttraum. Er hatte versucht, einen Wagen eine unglaublich steile Straße hinaufzufahren, steiler als irgendein Hügel in San Francisco. Und der Wagen war im Begriff, sich rückwärts zu überschlagen, bevor er die Höhe erreichte. Er sah auf seine Armbanduhr. Es war 3:01. Genau richtig. Ripley. Ja, Mr. Ripley. Yes, hello. Haben Sie was Neues? Haben Sie mit dem Jungen gesprochen? Ja, ungefähr vor einer Stunde haben wir mit ihm gesprochen. Er sagte, er sei unverletzt, klang sehr müde. Und die Abmachung? Sie haben den Ort noch nicht festgesetzt. Aber Sie haben ihnen gesagt, was Sie wollen. Ja, das Geld kommt morgen von Zürich. Ich meine heute. Mrs. Pearson lässt es per Telex an 3 Berliner Banken anweisen. Die verlangen 3 Banken. Und Mrs. Pearson hat mit Zürich schon Kontakt aufgenommen. Und Sie kommen nach Berlin? Ja, das habe ich noch nicht arrangiert. Wer holt das Geld ab bei den Banken? Das weiß ich nicht. Die wollen erst mal wissen, ob das Geld in Berlin ist. Wie hoch ist der Betrag? $2 Millionen in deutscher Mark. Tom machte den Vorschlag, das Geld abzuholen und an die Kidnapper weiterzuleiten. Thurlow zögerte zunächst, stimmte dann aber zu, weil sie dadurch Zeit gewinnen würden. Gegen 9:30 meldete sich Thurlow und gab die Modalitäten der Geldübergabe durch. Die Summe war zu etwa gleichen Teilen an die 3 Berliner Banken überwiesen worden. Ich werde versuchen, das Geld in den nächsten Stunden abzuholen. Ich rufe Sie dann um Mittag nochmal an. Während des Frühstücks informierte Tom Erik Lanz über seine beiden Telefongespräche. Ich glaube, ich werde einen Koffer brauchen. Erik ging ins Schlafzimmer und kam mit einem mittelgroßen braunen Schweinslederkoffer zurück. Also, gehen wir. Tom steckte seinen Pass ein und nahm den leeren Koffer. Erik verschloss die Wohnungstür 2-mal und sie gingen hinunter. Hast du deine Pistole mit, Peter? Im Handschuhfach. Die Transaktion in allen 3 Banken lief so ab. Anmeldung beim Manager, Vorlage des Passes, Übergabe des Geldes. Wollen Sie nachzählen? Nein, ein Kuvert bitte. Wünschen Sie einen Begleiter? Nein, danke. Möchten Sie, dass wir den Umschlag zukleben? Ja. Sie haben es? Ja. Und haben Sie den Ort? Ja, im Norden von Berlin, haben Sie gesagt. Lübars, ich werde Ihnen das buchstabieren. Lima, Übermut, Bravo, Alfa, Romeo, Sierra, Lübars. Ja. Haben Sie das? Ja, ja, Lübars. Zabel-Krüger-Damm kreuzt sich mit einer Straße, die Alt-Lübars heißt. Der Zabel-Krüger-Damm verläuft in Ost-West-Richtung. Alt-Lübars geht von der Kreuzung an nordwärts bis zu einem kleinen Feldweg. Nach etwa 100 Metern sieht man auf der linken Straßenseite einen Schuppen. Da sollen sie das Geld in einem Sack oder einer Schachtel ablegen, und zwar um 4 Uhr morgens. Das ist heute Nacht. Stellen Sie es hinter den Schuppen und fahren Sie ab. Was ist mit dem Jungen? Die wollen mich anrufen, sobald sie das Geld haben. Also dann, viel Glück. Tom legte auf. Gegen 11 Uhr abends besuchten Tom und Erik eine Bar in der Winterfeldstraße, die erheblich mehr Schick hatte als die, die er und Frank besucht hatten. Die hier hatte eine Treppe, die hinter Glas nach oben zu den Toiletten führte. Auf der Treppe standen Gäste und versuchten mit anderen Männern unten in Kontakt zu kommen. Lustig, was? Ein Bekannter Eriks erschien. Ein großer junger Mann in schwarzer Lederkleidung. Die Hände hatte er in die Taschen einer kurzen Lederjacke gesteckt. Das ist Max! Das Haar von Max war sehr kurz geschnitten. Die Fingernägel hatte er mit grellen Rosen. Keine Zeit, um das wegzumachen. Wodka, Max oder Wodka? Danke, ich muss abhauen. Netter Junge, wirklich ein netter Junge. Schwul, aber genauso verlässlich wie Peter. Die Atmosphäre beschwingte Tom, so wie ihn immer die Ouvertüre zum Sommernachtstraum beschwingte, wenn er sich zum Kampf bereit machte. Mut war doch eine Sache der Einbildung, nichts als ein geistiger Zustand. Sinn für Realität half einem gar nichts, wenn man mit einem Revolverlauf oder mit einem Messer konfrontiert war. Wir müssen los! Sehen Sie die Lichter da vorne? Mhm. Das ist die Mauer. Langsam rollte der Wagen über den Feldweg auf den alten Holzschuppen zu. Gehen Sie rüber. Stellen Sie den Koffer hinter den Schuppen, dann setzen wir zurück. Ich kann hier nicht wenden. Setzen Sie nur schon zurück, Peter. Ich bleibe hier. Was meinen Sie? Sie bleiben hier. Sie haben eine Pistole. Können Sie mir die ausleihen? Peter sah verwirrt aus. Er drückte auf den Knopf am Handschuhkasten und nahm eine schwarze Pistole heraus. Sie ist geladen, 6 Schuss. Hier ist die Sicherung. Tom steckte die kleine, aber tödlich aussehende Pistole in seine rechte Jackentasche und blickte dann auf seine Uhr. 3:43 Uhr. Warten Sie nicht. Ich komme auch so zurück. Da fährt doch ein Nachtbus. Ich werde an der Kirche in Lübars auf Sie warten. Tom hatte den Koffer mit dem Geld gegen die hölzerne Rückwand des Schuppens gestellt. Er schob ihn mit dem Fuß noch näher heran. Stille. Er entsicherte die Pistole, schob die Waffe in die Tasche zurück. Er musste pinkeln. Was will ich eigentlich hier? Warum bin ich hier geblieben? Um mir Kidnapper anzusehen? Um das Geld zu retten? Frank zu retten. Tom sah das schwache Standlicht. Ganz langsam bog der Wagen in den Feldweg ein, an dem der Schuppen stand. Er hielt etwa 10 Meter rechts von ihm. Tom drückte sich an die Rückwand des Schuppens. Die linke Hintertür des Wagens öffnete sich, eine Gestalt stieg aus. Die Scheinwerfer gingen aus und der Mann, der ausgestiegen war, schaltete eine Taschenlampe an. Er sah untersetzt aus, nicht sehr groß. Er ging mit festen Schritten, wurde aber langsamer, als er den Weg verließ und in ein Feld trat. In der linken Hand hielt er die Taschenlampe. Die rechte schob sich in die Hosentasche und zog etwas heraus, das eine Pistole sein konnte. Er näherte sich von rechts der Rückwand des Schuppens. Tom nahm den Koffer, packte ihn fest am Griff. Und als der Mann um die Ecke bog, schwang er ihn hoch und traf den Mann damit links am Kopf. Der Mann sackte um. Und noch einmal schlug Tom mit dem Koffer zu und zielte dabei wieder auf die linke Kopfseite. Mit dem Griff von Peters Pistole schlug Tom auf die linke Schläfe des Mannes ein. Der Mann bewegte sich nicht mehr. Hatte auch nicht aufgeschrien. Hab das Schweine! Schrie Tom hysterisch und feuerte gleichzeitig zwei Schüsse an. Tom sicherte Peters Pistole, schob die Waffe in die rechte Hosentasche, hob die Taschenlampe auf und beleuchtete einige Sekunden lang den Mann auf dem Erdboden. Im Schein der Taschenlampe fuhr Tom eilig mit der Hand in die hintere Tasche der schwarzen Hose, fand aber nichts. Langte dann etwas mühsam in die linke vordere Tasche und entnahm ihr eine Schachtel Streichhölzer, einige Münzen und einen Schlüssel, der wie ein Hausschlüssel aussah. Den Schlüssel steckte er schnell und fast abwesend ein und vermied es dabei, die rote, weiche Masse an Stirn und Gesicht des Mannes anzusehen. Tom nahm die Pistole des Mannes, die nahe bei seiner Hand lag, vom Boden auf, steckte sie in eine Ecke des Koffers und zog den Reißverschluss wieder zu. Dann machte sich Tom auf den Weg zur Landstraße. Ein paar Mal stolperte er und wäre fast gefallen. Er ging auf Alt-Lübars zu, begleitet vom Gebell der scharfen Hunde von jenseits der Mauer. Wer ist der? Tom! Da bin ich wieder. Tom, warum haben Sie Peter wegfahren lassen? Macht sich große Sorgen, hat schon zweimal angerufen. Und den Koffer haben Sie wieder mitgebracht. Möchten Sie einen Kaffee? Gin Tonic, geht das? Ja, das ging. Und während Erik den Drink zurechtmachte, ging Tom ins Badezimmer und wusch sich die Hände mit Seife und warmem Wasser. Wie sind Sie denn zurückgekommen? Bus und Taxi. Geld und Pistole sind noch da. Wer hat denn geschossen? Ich, aber bloß in die Luft. Ich habe dem einen Kerl einen Schlag versetzt mit dem Koffer. Er ist tot, nehme ich an. Ja, Peter hat ihn gesehen. Er ist zurück, um nachzusehen, was los war. Das ist bestimmt wieder Peter. Gerade gekommen. Nein, das ist ganz in Ordnung. Mit dem Bus und einem Taxi. Ja, gut. Ich denke, ich sollte Thurlow in Paris anrufen. Tun Sie das, Tom. Das kann ich am Telefon nicht sagen. Sie hörten sich nervös an. Sie sagten, wenn die Polizei... Sagen Sie ihnen, wir sind bereit zu einer neuen Vereinbarung. Die sollen ihnen beweisen, dass der Junge am Leben ist. Ich rufe später nochmal an. Wo ist das Geld? In Sicherheit. Tom legte auf. Ich habe den Koffer wieder in mein Schlafzimmer genommen. Haben Sie es gesehen? Nein, Tom hat es nicht gesehen. Gute Nacht, Tom. Schlafen Sie recht lange. Tom warf einen Blick auf die Sicherheitskette an der Tür. Dann sagte er, gute Nacht, Erik. Sie wollen sich als Frau verkleiden, Tom? Genau. Ich werde Thurlow anrufen. Er soll das Handballstreffpunkt verabreden. Joey hat das, was Sie haben wollen. Joey, Tamp, Winterfeldstraße, zwischen 23 und 24 Uhr. Den Barmann nach Joey fragen. Joey hat das, was Sie haben wollen. 17 Stunden später stand Tom in der Nähe der verglasten Treppe im Hump in der Winterfeldstraße. Sein Gesicht war geschminkt, er trug eine kastanienrote Perücke. Ein langes gelbes Kleid mit Fransen am Saum, hochhackige Schuhe, aber keine Strümpfe. Das Kleid hatte keinen Gürtel, es fiel in losen Falten. Vor dem Lokal in sicherer Entfernung wartete Peter in seinem Wagen auf ihn. Es war jetzt 10:45. Tom sah sich um, vor allem an der Bar. Eriks Freund Max, der ihm den Fummel ausgeliehen hatte, stand mit seinem Freund Rollo in der Nähe. Rollos schmale rote Lippen waren an den Mundwinkeln hochgezogen. Im Übrigen war sein Gesicht kalkweiß. Die blaugrauen Augen glitzerten wie geschnittene Diamanten. Rollo trug ein langes weißes Kleid, das aussah wie aus Seidenpapier gemacht. Dazu flache Schuhe. Wollen wir tanzen? Warum nicht? Tom und Rollo drängten sich zur Tanzfläche. Schon nach wenigen Sekunden musste Tom seine hochhackigen Schuhe ablegen. Galant nahm Rollo sie ihm ab und schlug sie wie Kastagnetten über dem Kopf zusammen. wirbelnde Röcke, Lachen überall, aber niemand lachte über sie beide. Überhaupt achtete kein Mensch auf ihn. Duet. Duet. Duet, Duet. Duet, das hieß wahrscheinlich Mach es, aber vielleicht auch Friss es, Piss es, Blas es, völlig egal. Gehen wir zurück an die Bar. Dann sah Tom den Mann, den er suchte. Er trug eine hellbraune Leinenjacke, hatte dunkle Haare und war vielleicht Ende 20. Er beugte sich zum Barmixer. Tom konnte hören, wie der Barmixer sagte, ich sag dir Bescheid, wenn er kommt. Der junge Mann in der braunen Jacke schob sich langsam bis zur Wand gegenüber der Bar. Dort sprach er mit einem blonden Mann in einem hellblauen, offenen Hemd, der an der Wand lehnte. Nach einer Weile gingen beide hinaus. Tom folgte ihnen. Ich bin's. Sie müssen wenden. Da vorne, da sind sie. Die zwei Männer. Tom ging um den Wagen herum und stieg ein. Peter startete den Wagen und wendete. Langsam, langsam. Etwa 15 Meter vor ihnen stiegen die beiden Männer in ein Auto und fuhren los. Der Wagen war dunkelrot. Das ist er. Sie kennen ihn? Ja, das ist der Wagen, der in Lübars war. Sie folgten, bogen noch zweimal ab. Immer gab Tom den Weg an, bis er sah, wie der Wagen an einem Parkplatz an der linken Straßenseite die Fahrt verlangsamte. Können Sie hier anhalten und etwas Zeug setzen? Dank der hellbraunen Jacke war Tom imstande, einen Schatten zu erkennen, der ein paar Stufen hinaufstieg. Er sah, wie die helle Jacke in einem Haus verschwand. Soll ich warten? Was haben Sie vor? Weiß ich noch nicht. Tom sah im dritten Stock ein Licht angehen und im zweiten Stock ein Licht erlöschen. Minutenschalter, Flurbeleuchtung. Jetzt wurde links im dritten Stock ein Licht angemacht. Tom wühlte in Max' Handtasche und fand den Schlüssel, den er dem totgeschlagenen Mann abgenommen hatte. Sie wollen nicht, dass ich die Polizei rufe? Jetzt oder in 5 Minuten? Nein. Warten Sie nicht. Und schlagen Sie die Tür erst zu, wenn Sie etwas weiter weg sind. Peters Wagen glitt vorwärts in die Dunkelheit, in die Sicherheit. Und Tom hörte die Tür zuschlagen. Er konzentrierte sich jetzt darauf, in den hochhackigen Schuhen die paar Stufen zum Haus hinaufzusteigen. Tom probierte den Yale-artigen Schlüssel. Hinter der Haustür war eine Tafel mit mindestens 10 Knöpfen. Die meisten hatten undeutliche Namen und nicht auf allen war die Nummer der Wohnung angegeben. Er ließ den Schlüssel in die Handtasche fallen und tastete nach der Pistole. Er löste die Sicherung, ließ aber die Waffe in der Handtasche und begann, die Treppe hinaufzusteigen, wobei er wieder den Rock vorne hochhielt. Als er in den ersten Stock kam, ging eine Tür zu. Ein Mann erschien im Flur. Und wieder ging ein Minutenlicht an, als der Mann auf einen Knopf an der Wand drückte. Vor Tom stand ein dicker Mann mittleren Alters im Trainingsanzug und Unterhemd. Wohnen Sie hier? Jawohl. Zustände sind das in diesem Haus. Tom stieg einen Stock höher, die Treppe knarrte ein wenig. Mit den Knöcheln der linken Hand klopfte er laut an die Tür. Wer ist da? Polizei! Aufmachen! Polizei, aufmachen! Ihr seid umstellt! Jetzt trat Tom gerade vor die Tür, setzte den Lauf der Pistole auf den Spalt zwischen Holz und Metall und feuerte. Gleichzeitig versetzte er der Tür mit der linken Schulter einen Stoß. Die Tür ging nicht ganz auf. Vielleicht war eine Kette vorgelegt. Aufmachen! Die Tür öffnete sich ein wenig. Tom trat mit dem Fuß dagegen. Vor ihm stand der junge blonde Mann im blauen Hemd. Er fuhr überrascht zusammen und langte in die hintere Hosentasche. Tom hielt seine Pistole direkt auf das blaue Hemd gerichtet und trat einen Schritt in den Raum. Umstellen! Los, raus in das Dach! Der Mann in der braunen Jacke, er stand mit offenem Mund mitten im Raum, machte eine ungeduldige Bewegung und sagte etwas zu einem dritten Mann, einem untersetzten Typ mit braunem Haar und aufgerollten Hemdärmeln. Der mit dem blauen Hemd wechselte ein paar eilige Worte mit dem Mann in Hemdärmeln. und gab dem in der braunen Jacke seine Pistole. Dann ging er in ein Zimmer rechts von Tom. Was ist denn hier los? Tom warf einen Blick hinter sich. Da stand der Mann in Trainingshosen, die Augen vor Angst weit aufgerissen. Der Mann in Hemdsärmeln, der im vorderen Raum gewesen war, hastete in das Zimmer, wo Tom stand. Der Mann in Trainingshosen verschwand hinter seiner Wohnungstür. Okay, schnell. Der in Hemdsärmeln lief durch das Zimmer auf die Tür rechts von Tom zu und stieß mit dem Blauhemdmann zusammen, der mit einer Tasche durch die Tür kam. Sie liefen die Treppe hinauf zum Dach. Tom ging in den Raum nach rechts. Noch immer hielt er Peters Pistole nach vorne gerichtet wie auf einen Feind. Auf dem Boden lag Frank auf einer Decke, ein Handtuch über den Mund gebunden, die Hände auf dem Rücken gefesselt, die Füße zusammengebunden. Tom kniete sich neben den Jungen und schob das verknotete Handtuch an Franks Kinn hinunter zum Hals. Ein Speichelfaden lief Frank aus dem Mund. Der Junge war benebelt, von Drogen oder Schlafmitteln. Der Blick vermochte nichts zu halten und verschwamm. Frank, wach auf! Mit einem Brotmesser vom Tisch durchtrennte Tom Franks Fesseln. Wir müssen hier weg. Kannst du gehen, Frank? Im Treppenhaus sah er sich drei Nachbarn gegenüber, zwei Männern und einer Frau. Alles in Ordnung. Voller Drogen, der Junge. Wer sind denn diese Tiere? Endlich waren Tom und Frank draußen vor der Haustür. Ohne große Schwierigkeiten erreichten sie die nächste Straßenecke, wo sich ein Taxistand befand. Hallo? Hallo? Der Junge ist hier. Wollen Sie ihn sprechen? Frank runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf, aber Tom drückte ihm den Hörer in die Hand. Damit er einen Beweis hat. Nicht Eriks Namen erwähnen. Ja, gut. Mir geht es gut, ja. Ja, Berlin. Tom hat mich rausgeholt gestern Abend. Ja, es ist hier. Nein. Warum sollte Tom was davon haben wollen? Ich weiß es einfach nicht. Ja. Hallo, Johnny? Ja, bestimmt, mir geht das gut. Ja. Meinetwegen. Es eilt ihr nicht? Es soll doch wohl heißen, sie kommt gar nicht. Es ist ihr nicht wichtig. Schon gut. Wozu soll ich nach Paris kommen? Ich bin in Sicherheit. Kein Mensch versucht, mich zu überreden. Wortlos reichte Frank den Telefonhörer an Tom weiter. Mr. Ripley? Ja. Mr. Ripley, Sie werden sicher verstehen, dass uns daran liegt, den Jungen in Sicherheit und zurück in Amerika zu wissen. Deshalb bin ich ja hier. Ich bin Ihnen sehr dankbar für alles, was Sie getan haben, Mr. Ripley. Aber ich muss seiner Mutter ein paar Tatsachen mitteilen, nämlich wann der Junge nach Hause kommt. Oder soll ich nach Berlin kommen und ihn holen? Nein, ich werde das mit Frank besprechen. Und was das Geld angeht? Das geht alles heute an die Banken zurück, Mr. Thurlow. Ja, ich kann nicht einfach hier in Paris sitzen und warten, bis Sie oder Frank oder Sie beide sich entschließen, dass Frank nach Hause kommt. Das werden Sie sicher verstehen, Mr. Ripley. Es gibt schlimmere Städte als Paris. Kann ich wohl mal mit Johnny sprechen? Ja, Johnny? Hallo? Johnny, Sie sagten etwas zu Frank, dass jemand telefoniert habe aus Amerika? Ja, Theresa. Sie wollte erst rüberkommen, aber nun kommt sie doch nicht. Jetzt kommt sie bestimmt nicht, wo Frank okay ist. Aber ich weiß, sie hat da jemand anders, deshalb kommt sie nicht. Ich dachte mir, je schneller Frank davon erfährt, umso besser. Ich habe ihm nicht gesagt, wer der Junge ist. Ich habe nur gesagt, Theresa hat einen anderen. Ich verstehe. Schade, dass Sie es ihm ausgerechnet jetzt gesagt haben. Also gut, Johnny. Ich lege jetzt auf. Idioten. Alle beide. Die Air France-Maschine von Tegel nach Paris-Charles de Gaulle war fast leer. Als Tom aus einem leicht dösenden Schlaf erwachte, sah er Frank eine deutsche Zeitung lesen. Fast die Hälfte des Blattes nahm ein Foto des Toten von Le Bars ein. Frank, du erinnerst dich doch, was ich dir in Bellombo sagte, wegen deines Vaters. Ich glaube, ich erinnere mich an alles, was sie mir gesagt hat. Ich sagte, erzähle nie irgendjemandem, was du getan hast. Schieb jeden Gedanken an ein Geständnis ganz weit von dir. Also, hast du vor, es jemandem zu sagen? Deinem Bruder? Nein. Hier, du sollst es wissen. Ah, wo ist es denn? Ja, hier. Diesen Mann hier habe ich umgebracht. In Lübars, im Norden von Berlin. Du hast mich nicht gefragt, wo der Treffpunkt für das Lösegeld war. Das macht nichts. Ich habe ihm eins über den Kopf geschlagen, wie du hier siehst. Ich kenne den Mann. Das war der Italiener. Jetzt erkenne ich ihn wieder. Der war auch in der Wohnung. Warum haben Sie mir das nicht eher gesagt? Ich habe es dir jetzt eben gesagt, weil... Weil was? Warum? Tom musste innehalten, um zu überlegen, was er sagen wollte. Es gab im Grunde keinen Vergleich zwischen einem Menschen, der seinen Vater über eine Felskante stürzte, und einem, der einen Kidnapper, der mit geladener Pistole auf einen zukam, den Schädel einschlug. Nur, dass durch beide ein Leben ausgelöscht war. Die Tatsache, dass ich diesen Mann umgebracht habe, wird mein Leben nicht verändern. Zugegeben, er war vermutlich selber ein Verbrecher. Und zugegeben, es war nicht der erste Mann, den ich getötet habe. Haben Sie schon mal eine Frau umgebracht? Das hat sich nie ergeben. Verstehst du, was ich meine? Entweder du lässt es zu, dass ein Ereignis dein Leben ruiniert. Oder du lässt es nicht zu. Das entscheidest du selber. Und du hast Glück, Frank. Denn in deinem Fall entscheidest du wirklich selber. Kein Mensch klagt dich an. Ich weiß. Mach keinen Blödsinn. Im Hotel Lutetia fuhren sie mit einem verzierten Lift nach oben. Tom musste unwillkürlich an eine Wagner-Aufführung denken. Frank klopfte an die Tür von Nummer 602 und die Tür öffnete sich sofort. Ah, guten Tag, Mr. Ripley. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Platz war reichlich vorhanden, auch Sessel und Sofas. Jetzt kam Johnny herein, hochgewachsen, lächelnd, in einem frischen rosa Hemd, das er noch nicht in die Hose gestopft hatte. Das glanzbraune Haar war heller als Franks und das Gesicht war schmaler. Frankie, how are you? Tom kam es so vor, als sei er nach Amerika gekommen. Einfach durch das Eintreten in das Zimmer 602. Mr. Ripley, wir kennen die Einzelheiten nicht, aber... Tom fand Thurlow von oben bis unten abstoßend. Ich muss weiter, Mr. Thurlow. Weiter? Mr. Ripley, außer dass wir Sie kennengelernt haben und Ihnen danken konnten, wir wissen ja nicht mal Ihre genaue Adresse. Ich stehe im Telefonbuch. Wilpers 77. Seine-Marne. Frank? Ja, Sir? Die Unruhe in den Augen des Jungen glich plötzlich dem Ausdruck, an den sich Tom von Mitte August her in Bellombre erinnerte. Dürfen wir einen Augenblick da reingehen? Tom wies auf den Raum, der wohl Johnnys Zimmer war und dessen Tür noch offen stand. Tom schloss die Tür. Erzähl ihnen ja nicht alle Einzelheiten von der Nacht in Berlin. Vor allem sag nichts von dem Toten, hörst du? Nein, natürlich sag ich nichts. Tom packte den Jungen plötzlich vorn an der Jacke. Dann ließ er ihn halb verlegen wieder los. Niemals ein Wort über den toten Mann. Sie gingen nach nebenan. Ah, bitte, Mr. Ripley, nehmen Sie doch wieder Platz, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit haben. Hoffentlich haben Sie und Mrs. Pearson nirgendwo der Polizei meinen Namen genannt. Das wäre höchst überflüssig gewesen. Also hier nicht, das weiß ich. Mrs. Pearson, ihr gegenüber habe ich Ihren Namen genannt, aber ich habe Sie natürlich... gebeten, ihren Namen gegenüber der Polizei in Amerika nicht zu nennen. Die Polizei in Amerika wurde gar nicht zugezogen, nur eine private Detektei. Tom wollte ihn fragen, ob er je bei der Polizei gewesen sei. Sie haben schon Erfahrungen gehabt mit der Unterwelt, nicht wahr, Mr. Ripley? Das haben wir doch alle, Mr. Thurlow. Jeder, der mal einen Teppich gekauft hat. Also, Frank, dann hast du wohl alles, was du brauchst? Ich bleib heute Nacht nicht hier. Also, was soll das heißen, Frank? Wo ist dein Koffer? Hast du keinen Koffer? Ich will jetzt mit Tom nach Hause und heute Abend dort bleiben. Tom lächelte kaum sichtbar und wartete. So etwas hatte er erwartet. Würdest du bitte deine Mutter anrufen, Frank? Sie wartet auf einen Anruf von dir. Sagen Sie ihr nur, mir geht's gut, wenn sie anruft. Bleib doch hier, Frank. Es ist doch bloß noch eine Nacht hier und ich möchte dich in Sicht haben, bitte. Los, Frankie, bleib bei uns, klar? Ich will jetzt weg. Nun hör doch mal, die eine Nacht machen Sie doch Ihren Einfluss geltend, Johnny, bitte. Ich hab keinen. Ich gehe jetzt. Tom hat Ihnen seine Telefonnummer aufgeschrieben. Auf Wiedersehen, Mr. Thurlow. Johnny, bis bald. Wir wollen morgen abreisen, Mr. Ripley. Kann ich Sie morgen früh anrufen, so um 9? Bis dahin habe ich die Plätze gebucht. Ja, Mr. Sir. Die Fahrstuhltüren öffneten sich wie zwei Arme, die willkommen sagten. Froh und erleichtert stieg Tom ein. Frank folgte sofort. Tom drückte auf den Knopf und es ging nach unten. Gegen 8 hatte Tom Frank zum Dinner heruntergerufen. Frank hatte nicht geschlafen, aber Tom hoffte, dass er sich doch etwas ausgeruht hatte. Wir spielen Ihre Platte, die Sie so gerne haben. Frank senkte den Kopf über seine Kaffeetasse. Tom suchte auf dem Telefontischchen nach einer Zigarrenkiste, sie war aber nicht da. Vielleicht war das zweite Lied weniger schmerzlich. Ganz nett. Aber wollen wir jetzt nicht mal was Klassisches hören? Albanese. Würde ich gerne hören. Franks Blick traf einen Augenblick mit Toms Blick zusammen und Tom erkannte ein Aufflackern von Dankbarkeit darin. Ich gehe jetzt nach oben. Gute Nacht, Frank. Ich sehe Sie hoffentlich noch morgen früh. Sie ging die Treppe hinauf. Ripley? Mr. Ripley? Ich habe für morgen Plätze gebucht in der Maschine, die um 12.45 Uhr in Roissy abfliegt. Könnten Sie wohl zusehen, dass Frank pünktlich kommt? Ist er da? Ich würde ihn gerne mal sprechen. Er ist oben. Ich glaube, er ist schon zu Bett gegangen. Welche Linie? TWA, Flugnummer 562. Mr. Ripley, ich habe es heute Nachmittag nicht erwähnt, aber Sie haben bestimmt Auslagen gehabt. Bitte geben Sie mir an, was. Ich sorge dafür, dass die Sache erledigt wird. Dankeschön. Sehe ich Sie auch morgen früh? Es wäre mir lieb, wenn Sie Frank herbringen können. All right, Mr. Thurlow. Thurlow hat die Flugtickets. Wir müssten so um 10 im Hotel sein. Tom, ich dachte, ich wollte Sie bitten, mit mir zu kommen. Aber es wäre wohl zu viel verlangt. Ich muss mich jetzt allem stellen. Ich muss Ihnen sagen, was ich getan habe, das mit meinem Vater. Ich habe dir doch gesagt, das sollst du nicht. Niemand zwingt dich, und das weißt du auch. Warum fängst du jetzt wieder damit an? Wenn ich Theresa hätte, aber ich habe nicht mal sie. Vielleicht bringe ich mich um. Was sonst? Ich sage Ihnen das nicht als Drohung, als irgendeine leere Drohung. Ich bin einfach vernünftig. Vielleicht hast du Theresa gar nicht verloren. Ein paar Wochen lang interessiert sie sich vielleicht für einen anderen, aber glaubt es, Mädchen. Spielen gern rum, das weißt du. Aber sie weiß gewiss, wie ernst es dir ist. Und was nützt mir das? Was nützt mir das? Der andere ist älter als ich. Frankie, nun hör mir mal zu. Das Einzige, was du nicht tun musst, ist jemandem alles zu sagen. Ich glaube, das muss ich selber entscheiden. Wenn ich nun morgen mit dir käme. Nach Paris. Nach Amerika. Sie sind wirklich der einzige Freund, den ich habe. Ich bin nicht dein einziger Freund. Ich bin nur der einzige Mensch, mit dem du gesprochen hast. Na schön, ich komme mit. Und das möchte ich jetzt dir, Louise, sagen. Komm mit rauf und sieh zu, dass du schläfst. Der Junge ging mit Tom nach oben. Tom sagte gute Nacht und klopfte dann an Eloises Tür. Sie war im Bett, saß in die Kissen gelehnt, gestützt auf einen Ellbogen und las ein Taschenbuch. Es war ihre abgegriffene Ausgabe der Selected Poems von Oden. Er beobachtete, wie ihre Augen in die Gegenwart zurückschwammen. Ich fliege morgen mit Frank nach Amerika. Möglicherweise nur für 2-3 Tage. Warum? Tom, du hast mir noch kaum etwas gesagt. Er liebt ein Mädchen in Amerika. Und das Mädchen hat jetzt einen anderen gefunden. Und deshalb ist der Junge so deprimiert. Oh, und das ist der Grund, warum du nach Amerika fliegst. Tom, sag mir, was liegt dir auf der Seele? Glaubst du, die werden noch mal versuchen, den Jungen zu kriegen? Dieselben Leute? Nein, bestimmt nicht. Du sagst mir immer noch nicht alles. Mag sein, aber ich sag's dir später. Und das hast du damals auch gesagt als... Murchison? Sein bis heute nicht erklärtes Verschwinden? Der Amerikaner, den Tom unten im Keller von Bellombre getötet hatte, mit einer Weinflasche erschlagen? Ein guter Margot war es gewesen, das wusste er noch. Na, jedenfalls... Heloise blickte zu ihm auf. Tom kniete neben dem Bett nieder, legte die Arme ganz eng um sie und drückte sein Gesicht gegen das Laken, mit dem sie zugedeckt war. Was ist es diesmal für eine Gefahr? Kannst du mir das nicht sagen? Gar keine Gefahr. Gute Nacht, Liebling. Draußen vor dem Fenster rief eine Eule, Chouet, Chouet. Im frühen September glitt Bellombre langsam hinüber in den Herbst und Winter. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelts fastened until the engines and the seatbelt signs have been switched off. Captain, my name is Crew, would like to say goodbye to you here in New York. Thank you for flying TWA. Es war früher Nachmittag, als die Maschine in New York landete. Anschließend flogen sie mit einem Helikopter, der der Familie gehörte, nach Kennebunkport, wohin Mrs. Pearson schon vorausgefahren war. Tom erwachte davon, dass das gleichmäßige Surren des Motors eine andere Tönung annahm. Die Maschine ging herunter. Wir landen auf dem hinteren Rasen! War fast dunkel. Tom sah ein großes weißes Haus, imposant und doch freundlich, mit den gelblichen Lichtern, die auf 2 Veranden auf 2 Seiten des Hauses schimmerten. Rechts lag das Meer. Und Tom sah ein paar Lichter weiter draußen von Bojen und kleinen Schiffen. Und plötzlich stand Lily Pearson, Mama, auf der Veranda und winkte. Sie trug anscheinend schwarze Slacks und eine schwarze Bluse. Genau konnte Thomas in dem Halbdunkel nicht sehen, aber man sah das helle Haar im Licht der Veranda. Neben ihr stand eine untersetzte Gestalt, eine Frau, die fast ganz in Weiß gekleidet war. Der Helikopter setzte auf. Sie stiegen über die ausgefahrene Treppe hinaus nach draußen. Frankie, willkommen daheim. Die Frau neben ihr war eine Schwarze. Sie lächelte ebenfalls und kam näher, um mit dem Gepäck zu helfen. Und wie geht es Ihnen, Ralf? Ausgezeichnet, vielen Dank. Dies ist... Mom, dies ist Tom Ripley. Ich bin so froh, Sie kennenzulernen, Mr. Ripley. Lillys geschminkte Augen erfassten Tom mit prüfendem Blick. Doch ihr Lächeln war recht freundlich. Sie wurden ins Haus geführt. Alle nahmen in dem großen Wohnraum Platz. Und hier nun... hing das Gemälde, der David, den Frank bei seinem 2. Besuch in Bellombre erwähnt hatte. Das hier war der Regenbogen, eine Fälschung von Bernard Tufts. Bernard hatte das gut hingekriegt. Es war ein seltsames Gefühl, dachte Tom, hier auf einem Sofa zu sitzen, das viel größer war als sein eigenes, vor einem Kamin, der auch größer war als seiner, und über dem ein gefälschter David hing. Genau wie der Mann im Sessel in seinem Haus, der auch gefälscht war. Mr. Ripley, ich habe von Ralph gehört, dass Sie uns fantastisch geholfen haben. Ach, vielleicht ein bisschen realistisch geholfen. Ich möchte Ihnen so gern danken. Ich kann es nicht in Worten ausdrücken, weil... vor allem, weil ich weiß, dass Sie Ihr Leben riskiert haben. Ralph sagt, Sie haben nicht einmal die Polizei zugezogen in Berlin. Ja. Wie haben Sie und Frank sich kennengelernt? Ich habe Tom aufgesucht in der Stadt, wo er wohnt. Ich hatte einen Job in einer Stadt in der Nähe als Gärtner. Tatsächlich. Nun, das hast du ja immer gewollt. Und was sind das für Städte? Moray und Villepers. Villepers? Nicht sehr weit südlich von Paris. Ich kannte Toms Namen. Data Tom Ripley ein paar Mal erwähnt in Verbindung mit unserem Dervet. Du erinnerst dich doch, Mom. Oh, offen gesagt, nein. Lilly ging mit Tom nach oben, um ihm sein Zimmer zu zeigen. Ich bin so froh, dass Sie wenigstens eine Nacht bei uns bleiben können. Wie geht es Frank denn wirklich? Ich glaube, Frank ist von zu Hause weggelaufen, weil ihn der Tod seines Vaters sehr mitgenommen hat. Der Tod war ein Unfall, so hieß es. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Sein Rollstuhl stürzte über die Felskante. Lilly hob die Schultern. Es war wie ein Zucken. Ich weiß es wirklich nicht. Aber Sie glauben eher an einen Unfall als an Selbstmord. Ich weiß es nicht. Der Boden steigt da etwas an und John hat sich nie ganz an den Rand gesetzt. Das wäre auch dumm gewesen. Und der Stuhl hatte natürlich eine Handbremse. Frank kam dann ins Haus gelaufen. Ging Frank häufig hinaus? Mit seinem Vater zu der Felskante? Nein, das fand er langweilig. Frank sagte, dass John ihn am Nachmittag gebeten hatte, mitzukommen. John hat Frank oft gebeten. Er hat immer eher mit Frank gerechnet als mit Johnny. Ich musste an den Fall George Wallace denken, als ich das von Ihrem Mann las. Vielleicht hatte er zeitweilige Depressionen. Ach, eigentlich nicht. Er konnte manchmal ernst und grimmig sein, was seine Arbeit anging, oder... ja, ein langes Gesicht ziehen, wenn irgendwas schief ging, aber das ist ja nicht dasselbe wie Depression. Nein, ich glaube, John war von Natur aus Optimist. Er konnte immer lächeln, fast immer. Tom, ich wollte Ihnen gern sagen, ich weiß, dass Sie mit Frank eine Menge Auslagen gehabt haben. Lassen Sie uns nicht viel drüber reden. Ich bitte Sie, diesen Scheck von mir anzunehmen. Hier, von der Familie. Sie hatte einen zusammengefalteten Scheck aus der Tasche ihrer Bluse gezogen. $20.000. Meine Auslagen waren nicht annähernd so hoch. Sie würden mir eine Freude machen. Also dann, gut. Und ich danke Ihnen ebenfalls. Unten waren die anderen alle noch im Wohnraum. Frank trank eine Coca-Cola aus der Flasche. Thurlow stand mit Johnny am Tisch und hielt einen Scotch Highball und einen Teller mit Essen in der Hand. Komm. Gehen wir raus. Raus wohin? Nach draußen. Frank öffnete eine hohe Fenstertür. Man sah über eine Terrasse und 4 oder 5 Stufen, die zum Rasen hinunterführten. Ist Susie hier? Ja, sie hat ein Zimmer oben im hinteren Flügel. Ich wollte die Felskante gern mal sehen. Gut, das geht da lang. Frank ging voraus, als kenne er jeden Zoll breit des Weges. Die Pappeln rückten zusammen, dann gingen sie auseinander. Und jetzt waren sie an der Felskante. Und Tom konnte den Rand sehen, der von hellen Steinen oder Kieseln markiert war. Das Meer ist da draußen. Tom konnte die Wellen unten hören. Sanft, nicht stark und nicht rhythmisch, eher weich fallend. Hier ist es also geschehen, dachte Tom. Dann sah er, wie Frank an ihm vorüberschritt. Die Hände in den Hosentaschen seiner Jeans bis zum Rand der Felskante. Und sah auch, wie der Junge hinunterblickte. Sie haben vorhin mit meiner Mutter gesprochen. Ach ja, ein bisschen. Ich habe sie nach Theresa gefragt. Ist das alles, worüber Sie sich unterhalten haben? Nein. Ich habe sie gefragt, ob sie den Tod deines Vaters für Selbstmord oder Unfall hielt. Und was hat sie gesagt? Dass sie es nicht wisse. Hör zu, Frank. Sie verdächtigt dich überhaupt nicht. Deine Mutter sagt, Selbstmord oder Unfall, es ist nun vorbei. Stell dich doch bitte nicht so nah an den Rand. Als ich den Stuhl meines Vaters runterstieß, da dachte ich sogar noch, dass ich mit Theresa zusammen wäre. Ich meine, dass sie mich gern hätte. Ich dachte, ich schaffe jetzt meinen Vater raus aus meinem Leben, aus unser aller Leben, für mich und Theresa. Ich hatte das Gefühl, mein Vater verderbe das Leben. Komisch, dass mir Theresa da noch Mut machte. Jetzt ist nichts mehr da als Schweigen, gar nichts. Sie hat sich von dir gelöst, also musst du dich auch von ihr lösen. Nun komm. Im Augenblick sieht alles noch grässlich aus. Aber du hast so viele Wochen und Jahre vor dir. Nun komm. Wir gehen zurück ins Haus. Tom wollte die Felskante sehen und ging weiter auf die hellen Steine zu. Unter den Schuhen fühlte er Kiesel und etwas Gras. Er fühlte auch den leeren Raum unten, der jetzt schwarz war, aber etwas von sich gab wie einen Ton. Und dort, jetzt nicht sichtbar, waren die gezackten Felsen, auf die Franks Vater gefallen war. Tom hörte die Schritte des Jungen näher kommen und trat sofort zurück von dem Rand. Er hatte auf einmal das Gefühl, der Junge könnte auf ihn zustürzen und ihn hinunterstoßen. War das ein völlig wahnsinniger Gedanke? Der Junge liebte ihn doch, das wusste Tom. Aber auch Liebe ging seltsame Wege. Gehen wir zurück? Tom fühlte kühlen Schweiß auf der Stirn. Nach dem Frühstücksritual am nächsten Morgen bat Tom Mrs. Pearson um die Erlaubnis, im Garten ein paar Blumen schneiden zu dürfen, die er Susi bringen wollte. Herein. Guten Morgen. Tom Ripley. Susi saß in die Kissen gelehnt in einem weißen Zimmer, das durch das Sonnenlicht noch weißer wirkte. Susis Haare sahen gelblich und gräulich aus. Das Gesicht rund, mit feinen Fältchen. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Ganz gut, danke schön. Das freut mich. Mrs. Pearson sagte, Sie hätten einen Herzanfall gehabt. Das war gewiss ein böser Schreck. Ja, beim ersten Mal schon. Die Blumen habe ich Ihnen mitgebracht. Eine kleine Verschönerung für Ihr Zimmer. Vielen Dank. Sie wissen sicher, dass Frank der Tod seines Vaters sehr mitgenommen hat. Frank ist kein guter Junge. Mir kam er durchaus wie ein netter Junge vor. Und warum ist er weggelaufen? Ich glaube, er war sehr durcheinander. Ich glaube, dass Frank seinen Vater umgebracht hat. Und das ist etwas Schreckliches. Wieso glauben Sie das? Hat er es Ihnen gestanden? Ganz und gar nicht. Ich habe ihn gesehen. Beinahe jedenfalls. Drüben? An der Klippe? Ja. Da haben Sie ihn gesehen? Waren Sie draußen auf dem Rasen? Nein, ich war oben. Aber ich habe gesehen, wie Frank mit seinem Vater hinausging. Nie ging Frank mit seinem Vater hinaus. Haben Sie das auch der Polizei gesagt? Das mit Frank? Ja. Und was haben die gesagt? Ach, die sagten, ich hätte es gar nicht sehen können, weil ich oben war. Aber es gibt Dinge, die ein Mensch weiß. Wissen Sie, Mr. Ripley, Tom, ich weiß leider Ihren Nachnamen nicht. Schuhmacher. Ein deutscher Name. Wenn Sie nicht wirklich gesehen haben, dass Frank es tat, was offenbar unmöglich ist, wenn die Polizei das sagt, dann sollten Sie so etwas nicht sagen. Es hat Frank sehr aufgewühlt. Frank war bei seinem Vater. Wollen Sie denn, dass der Junge zusammenbricht? Wegen Ihrer Anschuldigung? Warum sollte es mir was ausmachen? Was Frank aus seinem Leben macht? Sie mögen Frank nicht. Er ist nicht freundlich. Er ist rebellisch. Unglücklich. Nie weiß man, was der denkt. Er kriegt so Ideen und lässt sie nicht los. Seine ganze Einstellung. Er hat alles. Er weiß es nicht zu schätzen, was er hat. Er hat es nie geschätzt. Seiner Mutter hat er Sorgen gemacht, als er so einfach weglief. Nicht mal das macht ihm was aus. Er ist kein guter Junge. Ich glaube, ich habe Ihre Zeit jetzt lange genug in Anspruch genommen. Mrs. Schumacher. Schon gut. Auf Wiedersehen, Susi. Tom wollte die Klippe bei Tageslicht sehen. Der Weg kam ihm irgendwie länger vor. Tom ging näher an den Rand der Felskante und blickte hinunter. Unten lagen, wie er es sich vorgestellt hatte, weiße Felsbrocken durcheinander. Tom trat von der Kante zurück und wandte sich um. Er sah, wie Frank auf ihn zukam. Suchte der Junge ihn? Ohne nachzudenken, trat Tom nach rechts in eine Baumgruppe hinter ein Gebüsch. Frank kam näher und war jetzt so nah, dass Tom ihn sehen konnte. Frank ging vor bis zur Felskante und blickte nach unten. Tom schien es, als atme Frank tief durch und entspanne sich. Dann trat er zurück, wie es Tom getan hatte, beugte sich dann vor und rannte plötzlich los. Hey! Er kriegte den Jungen gerade noch so am Fußgelenk zu packen. Frank lag auf dem Boden, keuchend. Sein rechter Arm hing über die Felskante. Was zum Teufel hast du gemacht? Wach auf! Also gut, Frank, du hast es beinahe geschafft. Ist das so gut wie geschafft, oder? Einmal hast du es getan. Okay, alles klar. Ja. Das gilt jetzt. Sag nicht bloß Ja zu mir. Du hast jetzt bewiesen, was du beweisen wolltest, okay? Ja, Sir. Sie gingen zum Haus zurück. Lass uns niemand was davon sagen. Ja? Frankie. Gut, Tom. Klar. Gegen 15 Uhr hatte Tom alles organisiert. Einen Platz in der Abendmaschine von Bangor nach New York und Eugene, der Chauffeur, sollte ihn mit dem Daimler nach Bangor bringen. Tom packte seinen Koffer, machte ihn aber noch nicht zu. Er ging auf den Flur und klopfte an Franks Zimmertür, die etwas offen stand. Niemand antwortete. Frank war nicht im Zimmer. Der Plattenspieler stand offen. Eine Platte lag darauf, aber sie drehte sich nicht. Tom sah, es war Lou Reeds Transformer. Die zweite Seite, die Louise zu Hause aufgelegt hatte. Tom warf einen Blick auf seine Uhr. Es war fast 5 und um 5 wollten er und Eugene losfahren. In der Küche stand Eugene und trank eine Tasse Kaffee. Tom hatte gehofft, Frank hier zu finden. Entschuldigen Sie, haben Sie... Ich passe auf die Zeit auf, Sir. 5 Uhr. Darf ich Ihnen mit dem Gepäck helfen? Wo ist Frank? Wissen Sie das? Oben auf seinem Zimmer. Nein, da ist er nicht. Unten ist er auch nicht. Er hatte plötzlich Angst und rannte hinaus über die Veranda rechts herum zum Garten. Frank war nicht dort. Tom sah den Jungen im Geist an der Felskante stehen. Er rannte los. Frank war nicht dort. Tom verlangsamte seinen Schritt. Er keuchte. Nicht, weil er atemlos, sondern weil er erleichtert war. Er kam näher an den Rand und wieder packte ihn die Angst. Er ging weiter. Da unten war die blaue Jacke. Das dunklere Blau der Jeans, der dunkle Haarschopf mit einem roten Umriss, blumenhaft, unwirklich und doch wirklich gegen die weißen Steine. Tom öffnete den Mund wie zu einem Schrei, aber er schrie nicht. Als Tom ins Haus kam, fand er alle im Wohnraum versammelt. Eine muntere Teegesellschaft. Darunter Lilis Freund Tal, der gegen Mittag aus New York gekommen war. Ist was passiert, Tom? Frank ist eben von der Klippe gesprungen. Was? Oh nein. Nein. Er ist tot. Tom blickte den Flur entlang und sah eine weiße Gestalt. Nein, sie war blassblau. Blasser als Franks Jacke. Susi. Sie nickte. Und Tom meinte, ein schwaches Lächeln auf ihrem Gesicht zu sehen. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Mr. Ripley. And then later, ja? Guten Abend. When it gets dark, we go home. Ich heiße Billy Rollins. Just a perfect day. Wir könnten ein Taxi zur Kliniker Brücke nehmen, wo sie manchmal Gefangene austauschen. Ost und West. Spione? Ja, ja, echte Spione. Wie im Kino. A movie too and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Ich wollte Sie bitten, mit mir zu kommen. Aber es wäre wohl zu viel verlangt. Ich muss mich jetzt allen stellen. Ich muss Ihnen sagen, was ich getan habe, das mit meinem Vater. Just a perfect day. You made me. Ich dachte, ich schaffe jetzt meinen Vater raus aus meinem Leben, aus unser aller Leben, für mich und Theresa. Ich hatte das Gefühl, mein Vater verderbe das Leben. Komisch, dass mir Theresa da noch Mut machte. Jetzt ist nichts mehr da als Schweigen, gar nichts. Das war Der Junge, der Ripley folgte, ein Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Walter Adler, nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith, aus dem Amerikanischen von Anne Ude. Zweiter Teil. Mit Ernst Jacobi als Erzähler, Heinrich Giskes als Tom Ripley und Susanne Barth als Lily Pearson. In der Rolle des Eric Lenz hörten Sie Wolf-Dietrich Sprenger, in der des Ralph Thurlow, Christian Brückner, in der des Frank Pearson, Matthias Hase. Neben vielen anderen waren noch Corinna Schnabel als Eloise und Eleonore Zetsche als Susi Schumacher dabei. Regie führte bei dieser Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Südwestfunk und dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1991 Walter Adler.